Eis bis unter die Achseln. La la la la la la. Ich hab mich eingepisst bis unter die Achseln. La la la la la. Ich hab mich eingepisst bis unter die Achseln.